بني آدم يتمسك. بارك الله فيكم. خيرا. طيب، بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم من بعد. بارك الله فيكم. باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، وهو كما قال. وفي الحديث أبو معاذ وهو سليمان ابن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وعن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. كذلك الحديث ضعيف، لأنه فيه رشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وكلاهما ضعيفا. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه، إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. فعن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز التمندل؟ نعم، لا بأس بذلك، لا يوجد دليل على ذلك. أما الذي كرهه، كرهه من وجهين. الوجه الأول لأن الوضوء نفسه يوزن يوم القيامة لأنه عمل، فلما ينشف نفسه فرح. والثاني لأن الذنوب تنزل مع قطرات الماء، فيترك قطرات الماء تنزل حتى تنزل الذنوب. ولكن يا أخوة، ليس هذا هو الهدف. يعني القطرات حتى لو ذهبت ونزلت على المنديل فينزلت، والوزن سيوزن الوضوء على أنه الوضوء وليس الماء الذي في الوضوء. فذلك يجوز، والذي لا يريد يستطيع. ما في شيء يمنع ولا شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني ما في شيء يمنع ولا شيء يثبت هذه المسألة. نحن وصلنا إلى أي حديث؟ سأشاهد من زبسك زبسك زبسك. إيه، شوف، قال: واختلف فيه أقوال العلماء، وجملة الأمر عندنا أن مسحه كان لبيان الجواز، وثبوته الذي كان لابسه لبيان الجواز وإظهار أن المستعمل من الماء لا يكون نجسا ولا منجسا، غاية الأمر ألا يبقى مطهرا للنجس الحكمي ويكون الحكم عفوا، ويكون اختلاطه بالماء الغير المستعمل منافي للتنظيف. شوف إلى أين ذهب أهل العلم هنا، أنهم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ناقشوا الأمر من ناحية أخرى، وهو أن الماء المستعمل في الوضوء المستعمل في الوضوء هل يكون نجسا أم لا يكون نجسا؟ الراجح أنه لا يكون نجسا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. كابيتل بتشيغلي توخ سو بنوتسن ناخ ديم وضوء. Das ist natürlich Tuch hier um trocken. Das ist trocknen mit einem Tuch nach dem Wudu. Und zwar, der Autor, rahimahullah ta'ala, hat zwei Überlieferungen hier erwähnt. Einmal über Aisha und einmal, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, über Muaz ibn Jabal. Einmal über Aisha radwanallahu alayha und einmal über Muaz ibn Jabal radwanallahu alayhi. Und zwar, Aisha sagte, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat ein Tuch gehabt. Er hat das benutzt, um sich zu trocknen nach dem Wudu. Mu'adh radwallahu alayhi sagte, ich habe den Propheten sallallahu alayhi gesehen, nachdem er Wudu gemacht hat, er hat sein Gesicht mit einer Ecke von seinem Gewand gewischt, das wieder trocken gemacht. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Beide Überlieferungen, Die sind schwach. Die erste Überlieferung von Aisha, es gibt eine Person, diese Person heißt Suleiman ibn Arqam. Und diese Person ist schwach. At-Tirmidhi selber sagt es. Die zweite Überlieferung, es gibt zwei Leute. Einmal, einer heißt Rishdin ibn Sa'ad und ein anderer Überlieferer heißt Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Afriqi. Und beide, Abdurrahman ibn Ziyad ibn ibn An'am Al-If-I-Qi. Beide, barakallahu fikum, sind auch schwach bei den Hadith-Gelehrten. Die Gelehrten des Islam, barakallahu fikum, haben zwei Ansichten bezüglich Benutzen des Tuches oder Trocknen nach dem Wudu. Einige sagen, erlaubt. Andere sagen, nicht erwünscht. Erlaubt, weil sie sagen, es gibt keine Beweise, die dagegen sind. Nicht erwünscht, weil sie Normalerweise, die haben zwei Themen. Einmal wiegen. Das, wo du ist. Und einmal, barakallahu fikum, Tropfen des Wassers. Bezüglich wiegen des Wudu ist Az-Zuhri und Ibn Rahmukallah Al-Musayyab Rahmukallah haben das gesagt. Az-Zuhri, er sagte, man sollte nach dem Wudu, man sollte sich nicht trocknen, weil Al-Wudu wird sozusagen gewogen am letzten Tag. Und hier sagen die Gelehrten, was gewogen ist, ist das Wasser, was auf dem Körper bleibt. Wenn du das wegmachst, dann ist das nicht mehr da. Das haben sie gesagt, unerwünscht. Tropfen des Wassers, der Prophet ﷺ sagte doch, wenn jemand Wudu nimmt, dann werden, wenn man sein Gesicht wäscht, dann werden die Sünden mit dem Wassertropfen getilgt. Bis zum letzten Tropfen des Wassers. Und wenn du das wegmachst, dann ist Wasser nicht mehr, tropft nicht mehr das Wasser. Aber dies kann man nicht, ich meine, wenn du auch das trocknest, dann ist das Wasser da und weg. Das ist das Gleiche. Da bleibt diese, Barakallahu fikum, deshalb, man kann nicht sagen, was sie meinen hier mit unerwünscht. Sie meinen nicht, dass diese Unerwünschte, was normalerweise als Urteil in der Religion ist, was wir als unerwünscht, sondern wenn man sagt, ich mag das, oder ich sage, es ist unerwünscht, da meint man, aha, lieber, dass man das, aber das ist kein Urteil jetzt in der Religion, sondern das ist eine reine Ansichtssache. Ja, genau, wie dieser zum Beispiel mit Siwak und so weiter in Ramadan. Deshalb richtig ist, Barakallahu fik, wenn du dich nach dem Wudu trocknen willst, dann kannst du, wenn nicht, dann nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bab fima yuqalu ba'da al-wudu. An Umar ibn al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أنس وعقبة ابن عامر. بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث, إذن ماذا يقول بعد الوضوء؟ لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين, اجعلني من الطاهرين. طبعا هناك من يقول أنه يضع سبابته, يرفع بسبابته هكذا في رواية برفع السبابة اتجاه السماء, ولكن الله أعلم أن هذه الرواية ضعيفة وما تصح. ذلك يقول فقط هذا, وفي رواية أخرى أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء. إذن إما أن يقول الشهادة, إما أن يقول اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين, وإما يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء. وهذه هي الأذكار التي يقولها بعد الوضوء. وانظر إلى عظم هذه المسألة, هذا الذكر تفتح به أبواب الجنة, ولو أنه صلى بعدها ولم يحدث به فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء أجره عظيم. إذا كان ذكر الوضوء هذا أجره, فكيف بالوضوء نفسه؟ بارك الله فيكم. كابتن was gesagt wird nach dem Wudu, was gesagt wird nach dem Wudu. Umar ibn al-Khattab radwallahu alayhi erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Wudu genommen hat und richtig Wudu, verrichtet hat und danach sagt, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين das wird ich bezeuge dass es kein gibt den man bat und kriegt anbetet außer Allah und kein gibt den man diese Anbetung folgt außer Muhammad der Diener Allahs und letzter Gesandter O Allah mach mich von den التوابين von den reumütigen واجعلني من الطاهرين und von den Leuten die sich reinigen Wer das macht, werden für ihn die 8 Tore des Paradieses geöffnet. Er kann wählen, durch welche Tür oder durch welches Tor er ins Paradies kommen kann oder will. Es gibt auch eine Überlieferung über Anas und über Uqba ibn Amir. Und das ist die authentische Überlieferung diesbezüglich. Dann wird überlegt euch, wenn man das sagt nach dem Wudu, dann kommt man durch ein Tor ins Paradies. Dann wird, was ist dann der Lohn von Wudu an sich selbst? Wenn das Bittgebet nach Wudu so einen gewaltigen Lohn hat, dann was ist mit Wudu an sich selbst? Erstes, der sagt, Ahsan al-Wudu, wer gutes Wudu macht. Deshalb lohnt der Mann beim Wudu richtig machen, machen. Und nach dem Wudu gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sagst du, Ashhadu an la ilaha illallah, wahda wa la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, huwa shahada. Oder du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, wahda wa la sharika la, wahda wa la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin. Oder du sagst, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نهض الموضوع. Es gibt natürlich einige Gelehrten, die sagen, man sollte auch mit der Zeigefinger zeigen dabei. Und da guckt man in die Richtung Himmel. Dies war Kalafikum wurde überliefert, aber die Überlieferung kann man nicht sagen, dass sie authentisch sind. Und so man macht diese Bewegung nicht. والله تعالى أعلم وأعلم. باب في الوضوء بالمد عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي يعني القدر الكافي للوضوء هو مد وللغسل صاع هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تأخذ هذا أو تأخذ يعني خلاص تقيس دائما عندك مد وعندك صاع إنما هذا القدر الذي يكفي وإنما أكثر يجوز ولا ما في شيء باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء عن أبي عفواً ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء هذا الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا مو ضعيف بس ضعيف جدا قال الترمذي قال أبو عيسى حديث أبي حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجه ليس بالقوي يعني خارج ابن مصعب ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك طبعا هو الواحد ما يسرف في الماء ولكن لا بأس بهذا بارك الله فيكم إذن المد ما معنى المد المد يا أخي هو أن تأتي بيديك مع الإنسان المتوسط مو الكبير ولا الصغير يعني مو الإنسان الطويل الضخم ولا الإنسان القصير الصغير وإنما إنسان متوسط هذا يسمى مد المد تقريب الكأس كأس فتستطيع. أما الصاع فهو 4 أمداد، يعني هو تقريب 3 كيلو، يعني تقريب 3 لتر أو تقريب 2 لتر ونص. يعني تصور بقنينة ونص من هذه أو 2 من هذه، 2 من هذه تغتسل. هذا الذي يكفي، ولكن هذا لا يعني أنه ما تستطيع. طبعا الإنسان ما يسرف بالماء، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، ولكن هذا لا يعني أنه والله لا يجوز أنه يستخدم أكثر في الماء، فانتبه لهذا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. خير، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سفاي كابيتل اسمال كابيتل منجي ودا فاسر منجي في وضوء ein Mund und vier Rüssel, das ist ganz Körperwaschung, Rüssel, ein Saar. Was ist Mud? Was ist Saar? Mud. Zwei Hände Menge. Also wenn du deine 2 Hände zusammen machst, das heißt ungefähr sind das ungefähr so 750 Gramm. Das wird 1/2 Liter ungefähr. 1/2 bis 3/4 Liter. Weiß ich ungefähr dann. Mud, Sa', Entschuldigung, Sa' ist eine Maßeinheit und das sind 4 Amdad. Amdad, das ist Plural von Mud. Plural von Mud. Und das sind ungefähr normalerweise 2750 Gramm oder sagen wir mal 3 Kilogramm. 3 Kilogramm, das heißt ungefähr 3 Liter. Safina erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für Wudu Mud Wasser, Menge Wasser benutzt hat und für Rüssel, für die ganze Körperwaschung, ein Sa'. الشافعي أحمد إسحاق meinten, das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt das misst und das benutzt, sondern hier, das meint, dass minimale Menge von Wasser so viel sein kann. Also du schaffst das eigentlich. Heutzutage, wenn du mehr benutzt, ist kein Problem. Wenn du mehr benutzt, ist kein Problem. Aber das ist die Menge, die man ungefähr braucht. Das bedeutet sozusagen, ich würde sagen, ein Glas, ungefähr ein großes Glas wie dieser hier. Halbe Flasche und 2 Flaschen wie dieses Wasser. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Dann Kapitel 43, und zwar, barakallahu fikum, ist es unerwünscht. Es ist unerwünscht, viel Wasser zu benutzen beim Wudu. Was war die Überlieferung, die man hier gebracht hat? Das ist von Ubay ibn Ka'b. Und zwar, barakallahu fikum, Ubay sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hätte, es gibt für Wudu ein Shaitan, der heißt Al-Walhan. Deshalb fürchtet oder seid gewarnt vor der Einflüsterung des Wassers. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Und normalerweise ist bekannt, dass der Muslim nicht verschwendet. Also diese Verschwendung von Wasser ist nicht erwünscht. Es ist klar, da brauchen wir hier dafür keinen Beweis, aber die Überlieferung von Ubay ibn Ka'ab bezüglich an Shaitan, das heißt Walhan, Walhan, Barakallahu fikum, Shaitan, es ist nicht authentisch. Wir stoppen hier, bidni ta'ala, weil wir nicht so lange machen, damit man diese Überlieferungen lernt, bidni ta'ala. Wir sind heute 23.15.12. Merkt ihr, heute haben wir wie viele Überlieferungen? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vier Überlieferungen heute, die sind alle schwach. Und die letzte von Ubay ibn Ka'ab, die ist sehr schwach. Er ist es in Richtung erfunden. Weil es kein anderer außer Kharij ibn Mus'ab sowas erklärt hat. Kein anderer. Und Kharij, barakallahu fikum, ist nicht authentisch. Abdullah bin Barak sagte, er ist schwach. Barakallahu fikum, sagt Allah, möge Allah von mir und von euch allen. Habt ihr Fragen, bitte schön? Naam. Nee. Das war nicht viel Wudu. Nein, da gibt es nicht. Es gibt, wir haben noch eine Überlieferung gehabt, das auch bei Tirmidhi und bei Abu Dawud, dass der Prophet gesagt hat, wenn man nach Toilettengang sozusagen, da sollte man sprühen auf Unterhose und auf Geschlechtsorgan. Und da haben wir gesagt, da gibt es noch diesen zusätzlichen Satz, weil die meisten Leute Einflüsterung bekommen von Wudu. Dann haben wir gesagt, dies ist nicht authentisch. Und dass ein Shaitan für Wudu gibt, es gibt keine authentische Überlieferung. Allahu alam. Na. Ist es ein Gehen der Sunna, wenn man die drei Bittgebete nach dem Wudu alle drei hintereinander sagt? Das ist eine schöne Frage, gute Frage. Kann man die drei Bittgebete nach dem Wudu sagen, die drei? Theoretisch steht nicht dagegen. Aber so hat der Prophet nicht gemacht. Also theoretisch, ich kann dir nicht sagen, du kannst das nicht. Aber der Prophet hat das nicht gemacht. Und deshalb, du kannst das besser so machen. Zum Beispiel, du machst Wudu früh, sagst du dieses Bittgebet. Du machst Wudu abend, sagst du ein anderes Bittgebet. Und du machst Wudu nacht, sagst du ein Bittgebet. Dann hast du die drei. Und so hast du zwei Punkte erreicht. Erstmal, dass man diese Routine nicht mehr hat. Und zweitens, dass man die Bittgebete auch gesagt hat. Na. Na. Diese Menge, was Sie meinten, ich habe nicht verstanden, was ist der Unterschied von mir und dem Sarg. Ich meine, grammäßig habe ich verstanden, aber. Mud. Das ist, wenn du deine zwei Hände zusammen machst. Und wenn jemand dir etwas drinnen macht, ja. Diese Menge. Sa, das sind vier davon. Okay. Ja. Ja, ich meine, wie sind die Mudu? Das bedeutet die Menge ungefähr Wasser, wie ein Sa. Das wird eine Menge Wasser, das ist ungefähr halben Liter. Das wird, du brauchst für Wudu ungefähr halben Liter, um Wudu zu machen. Ja. Und bei dem anderen, du brauchst ungefähr 3 Liter, um Rüssel zu machen. Das geht um die Menge. Das geht nicht jetzt, dass man in der Hand so viel Wasser nimmt und sagt mir, 1, 2, 3, nein. Na. Speziell ist der Name Allah. Der Name Allah kommt aus Al-Ilah zusammen. Das dachte ich immer. Ist das falsch? Allah ist der Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Ism Alam. Das wird, wenn du Allah sagst, dann heißt das sofort, das ist Allah, der unser Gott, der uns alles gegeben hat, den wir anbeten. Ilah bedeutet der Angebetete. Ilah und Allah. Da hat man gesagt, du sagst, Klammer. Ilah. Da hat man gesagt, Al-Ilah. Al-Ilah. Verstehst du? Und von Al-Ilah, da hat man hier weggemacht, die Hamza. Und da ist das Allah geworden. Das war die Frage. Das habe ich dir die Frage beantwortet. Aber du hast das nicht hier angeschnallt. Das ist die Sache. Ich habe dir doch gesagt, das stimmt, was du sagst. Aber Al-Ilah ist Al-Ma'bud. Das ist die Bedeutung. Und Allah ist der Name von allen Namen. Aber dann haben sie gesagt, Al-Aziz. Al-Aziz ist auch der Name von Allah. Kannst du sagen, Abdel-Aziz? Ja, natürlich geht das. Und Abdel-Ilah, das wird Abdel-Ma'bud. Weil Allah ist unser Ilah. La ilaha illallah. Ich bin Muslim geworden. Allahu alam, bald werde ich vom Islam ausgeschlossen. Ich meine, die Tendenzen, die sind in dieser Richtung, ja? Die Tendenzen, die sind in dieser Richtung. Mega lang zu waren. Taib, die Brüder und Schwestern, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie Ihre Fragen an die Admin schicken. Wir beten jetzt. Können die Leute, komischerweise, wenn die Leute nicht viel schreiben im Internet, dann habe ich das Gefühl, dass sie nicht da sind, weißt du? Seid ihr da? Mashallah alaikum, Allahu akbar, uff. Ich meine, da bin ich wirklich positiv überrascht. So viele da und nicht viel schreiben, da muss ich euch loben. Nee, da muss ich euch loben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Ich meine wirklich, das gibt dir, weißt du, wie sagt man? Motivation. Ich bin jetzt motiviert, weiter Unterricht zu machen. Wir haben jetzt Isha-Gebet.